Erster folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Beispiel von Christus folge. Zweiter, ich lobe euch, weil ihr in allen Dingen an mich denkt und euch an die Regeln haltet, die ich euch gegeben habe. Dritter, ich möchte jedoch, dass ihr versteht, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, während der Mann das Haupt der Frau ist und Gott das Haupt von Christus ist. Vierter, wenn ein Mann betet oder prophetisch redet und dabei seinen Kopf bedeckt hat, dann entehrt er sein Haupt. Fünfter, eine Frau hingegen entehrt ihr Haupt, wenn sie ohne Kopfbedeckung betet oder prophetisch redet, denn das ist so, als ob ihr Kopf kahl geschoren wäre. Sechster, wenn eine Frau sich nicht bedecken will, dann könnte sie sich auch gleich die Haare abschneiden lassen, da es aber für eine Frau schändlich ist, kurzes oder geschorenes Haar zu tragen, sollte sie ihren Kopf bedecken. Siebter, ein Mann muss seinen Kopf nicht bedecken, weil er das Ebenbild und die Ehre Gottes ist, während die Frau die Ehre des Mannes widerspiegelt. Achter, denn der Mann wurde nicht aus der Frau geschaffen, sondern die Frau wurde aus dem Mann erschaffen. Neunter, auch wurde der Mann nicht wegen der Frau erschaffen, sondern die Frau wurde wegen des Mannes geschaffen. Zehnter, deshalb sollte die Frau wegen der Engel ein Zeichen der Vollmacht auf ihrem Kopf tragen. Elfter, vor dem Herrn ist jedoch weder die Frau unabhängig vom Mann, noch ist der Mann unabhängig von der Frau. Zwölfter, denn so wie die Frau ursprünglich aus dem Mann kam, so wird jetzt der Mann durch die Frau geboren, aber alles kommt letztlich von Gott. Dreizehnter, urteilt selbst darüber, ob es angemessen ist, dass eine Frau ohne Kopfbedeckung zu Gott betet. Vierzehnter, lehrt euch nicht schon die Natur, dass es für einen Mann eine Schande ist, wenn er langes Haar trägt. 15. Im Gegensatz dazu ist langes Haar für eine Frau eine Ehre, weil ihr das Haar als ein natürlicher Schleier gegeben wurde. 16. Wenn aber jemand darüber streiten möchte, so sage ich, dass weder wir noch die anderen Gemeinden Gottes eine andere Gewohnheit haben. 17. Bei den folgenden Anweisungen kann ich euch jedoch nicht loben, weil eure Versammlungen euch eher schaden als nützen. 18. Zuerst höre ich, dass es Spaltungen unter euch gibt, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, und teilweise glaube ich das auch. 19. Es muss wohl verschiedene Gruppen unter euch geben, damit man deutlich erkennt, wer von euch wirklich treu geblieben ist. 20. Wenn ihr euch also versammelt, feiert ihr nicht wirklich das Abendmahl des Herrn, wie es sein sollte. 21. Denn beim Essen nimmt jeder zuerst seine eigene Mahlzeit zu sich, so dass der eine hungrig bleibt, während der andere sich betrinkt. 22. Habt ihr denn keine eigenen Häuser, in denen ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt diejenigen, die arm sind? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch loben? In diesem Punkt kann ich euch nicht loben. 23. Denn ich habe vom Herrn die Überlieferung empfangen, die ich euch weitergegeben habe, in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm der Herr Jesus das Brot. 24. Er dankte Gott, brach das Brot und sagte, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, tut dies, um euch an mich zu erinnern. 25. Nach dem Essen nahm er ebenso den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, tut dies, so oft ihr daraus trinkt, um euch an mich zu erinnern. 26. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. 27. Wer also auf unwürdige Weise das Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der sündigt gegen den Leib und das Blut des Herrn. 28. Jeder Mensch sollte sich deshalb selbst prüfen, bevor er von dem Brot isst und aus dem Kelch trinkt. 29. Denn wer isst und trinkt, ohne die Bedeutung des Leibes Christi zu erkennen, der zieht sich durch sein Essen und Trinken ein Urteil zu. 30. Aus diesem Grund sind viele von euch schwach und krank, und einige sind sogar schon gestorben. 31. Wenn wir uns jedoch selbst kritisch prüfen würden, dann müssten wir nicht vom Herrn gerichtet werden. 32. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, dann ist das eine Erziehung, damit wir nicht zusammen mit der restlichen Welt verurteilt werden. 33. Deshalb, meine Brüder und Schwestern, wartet aufeinander, wenn ihr zusammenkommt, um gemeinsam zu essen. 34. Wenn jemand hungrig ist, soll er lieber zu Hause essen, damit eure Versammlungen nicht zu eurer Verurteilung führen. Alles Weitere werde ich regeln, wenn ich zu euch komme.